Abschnitt 3. Wichtigstes Ziel der Erstversorgung. Zum Beispiel im hausärztlichen Bereich ist die Optimierung der Sauerstoffversorgung, also die Gabe von Sauerstoff über eine Sonde oder Maske. Der Oberkörper sollte zwischen 30 und 70 Grad hochgelagert werden. Auf die strikte Vermeidung jeglicher Anstrengung des Patienten ist zu achten. Die Beruhigung des Patienten, auch im Sinne einer stressfreien Atmosphäre, ist ebenfalls von großer Bedeutung. Ist der Blutdruck stabil über 100 systolisch, werden 2 Hübe Nitrospray unter die Zunge verabreicht. Zeigt sich innerhalb der nächsten 5 Minuten keine Besserung der Symptomatik, kann bei kreislaufstabilen Verhältnissen die Nitrogabe wiederholt werden. Zwischenzeitlich wird der Patient mit einem IV-Zugang versorgt und, wenn möglich, Blut zur Laboranalyse abgenommen. Zur Analgesie und gleichzeitigen Abschirmung der Patienten empfiehlt sich die Gabe von Morphin intravenös. Wenn nötig, muss der Patient sediert werden. Hierzu eignen sich 2-5 Milligramm Midazolam oder Diazepam 5-10 Milligramm intravenös. Darüber hinaus erhält der Patient intravenös 500 Milligramm Acetylsalicylsäure. Parallel zu den therapeutischen Maßnahmen ist es wichtig, sofort eine notärztliche Versorgung oder den Transport des Patienten zu organisieren und die Möglichkeit einer Thrombolysetherapie zu eruieren.